Drittes Kapitel. Grapsch. Sophiechen lag unter der Bettdecke und wartete. Nach ungefähr einer Minute hob sie die Decke ein ganz klein bisschen hoch und linste nach draußen. Zum zweiten Mal in dieser Nacht erstarrte ihr das Blut in den Adern und sie wollte losschreien, aber sie brachte keinen Pieps heraus. Da drüben am Fenster, wo jetzt die Vorhänge beiseite geschoben waren, da zeigte sich das ellenlange, bleiche, runzlige Gesicht des gigantischen Wesens und starrte herein. Die blitzenden schwarzen Augen waren genau auf Sophiechens Bett gerichtet. Und schon schob sich eine unheimlich große Hand mit bleichen Fingern wie eine Schlange durch die Fensterhöhle. Dahinter kam ein Arm so dick wie ein Baumstamm. Und der Arm, die Hand und die Finger reckten und streckten sich quer durch den Saal nach dem Bett von Sophiechen. In dieser Sekunde musste Sophiechen wirklich losschreien, aber nur einmal und ganz, ganz kurz, weil nämlich die unheimlich große Hand sofort die Bettdecke zusammenkrallte, wodurch der Schrei erstickt wurde. Sophiechen, die ja noch unter dieser Bettdecke lag, fühlte plötzlich, wie kraftvolle Finger sie packten, wie sie mit der Decke und allem Drum und Dran aus dem Bett hochgehoben und durch das Fenster nach draußen geholt wurde. Mitten in der Nacht auf diese schaurige Weise aus seinem eigenen Bett herausgerissen zu werden, kann man sich so überhaupt etwas sowas Entsetzliches vorstellen? Das Furchtbare war, dass Sophiechen ganz genau wusste, was mit ihr passierte, obwohl sie gar nichts sehen konnte. Sie wusste, dass ein Monster oder ein Riese mit einem ellenlangen, bleichen, runzligen Gesicht und mit unheimlichen Augen sie aus ihrem Bett herausgegrapscht hatte und mitten in der Geisterstunde und nun in einem Bettdeckenknäuel durchs Fenster nach draußen holte. Und dann passierte Folgendes. Als der Riese Sophiechen draußen hatte, zupfte er die Bettdecke so zurecht, dass er sie mit einer Hand an den vier Zipfeln anfassen konnte. Und Sophiechen war in ihrer Decke wie in einer Hängematte gefangen. Mit der anderen Hand griff er sich den Koffer und das lange Trompetendings und rannte davon. Sophiechen zappelte und turnte so lange in dem Bettdeckenbeutel herum, bis sie mit Ach und Krach durch eine Ritze unter der Hand des Riesen nach draußen gucken konnte. Sie schaute nach links und nach rechts. Da sah sie, wie zu beiden Seiten die Häuser des Dorfes vorüberflitzten. Der Riese rannte die Hauptstraße hinunter, so schnell rannte er, dass sein schwarzer Mantel hinter seinem Rücken wie die Flügel eines Vogels flatterten. Ein einziger Schritt von ihm war so groß, wie ein Schwimmbecken lang ist. Das Dorf war bald zu Ende und schon sausten die beiden quer über die mondhellen Felder. Die Büsche und Bäume zwischen den Feldern waren keine Hürde für den Riesen. Er sprang einfach über sie hinweg. Ein breiter Fluss kam ihm in den Weg, ein Satz, und er war drüben. Sophiechen kuschelte sich in ihre Decke und guckte nach draußen. Hin und wieder pendelte sie gegen das Bein des Riesen wie ein Sack mit Kartoffeln. Es ging über Felder und Wälder und Büsche und Flüsse im Sauseschritt immer weiter und weiter. Bis nach einer Weile ein grauenhafter Verdacht bei Sophiechen auftauchte. »Der Riese rennt so schnell«, sagte sie sich, »weil er Hunger hat. Darum will er so schnell wie möglich nach Hause. Da wird er mich dann zum Frühstück auffressen.«